Kundgabe 5980. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.06.1954. Gottes Segen für Erlösearbeit. Seelen im Jenseits. Es werden euch die Menschen in den Weg geführt, denen ihr mein Wort bringen sollet. Ihr selbst werdet gelenkt so, dass ihr euch erlösend betätigen könnet. Ihr seid von Seelen umgeben, die gleichfalls durch euch mein Wort entgegennehmen. Und es wird sich stets mein Geist auf euch herniedersenken, so ihr für mich und mein Reich arbeiten wollet. Weil diese Erlösungsarbeit in der letzten Zeit vor dem Ende das Wichtigste ist und darum auch meinen Segen erfährt. Und es ist wahrlich keine Bemühung vergebens. Denn immer ist ein Erfolg zu verzeichnen im jenseitigen Reich. Weil dort schon der kleinste Lichtschimmer ausgewertet wird. Weil immer Seelen sind, die den Grad schon erreicht haben, dass sie aus jeder geistigen Tätigkeit eurerseits ihren Nutzen ziehen. So wie ihr mir dienen wollet, seid ihr von einem Lichtschein umgeben, der Seelen herbeilocket. Und darum sollet ihr nicht müde werden oder gleichgültig in der Arbeit für mein Reich, auch wenn ihr irdisch wenig Erfolg beobachten könnet. Ihr arbeitet nicht vergebens. Und jeder Gedanke, jedes Wort, jeder Federstrich hat seine Auswirkung und bringt Erlösung den Seelen auf Erden oder im geistigen Reich. Nur muss sie im ernsten Willen, mir zu dienen und an der Erlösung irrender Seelen mitzuhelfen, getan werden. Es darf dieser geistigen Arbeit keine Berechnung und auch keine Selbstliebe zugrunde liegen. Denn vor mir liegt alles klar, auch der geheimste Gedanke in einem Menschenherzen und der Erlösungswille allein, das völlige Unterstellen des Willens unter den meinen, bewertet die Arbeit und den Erfolg. Ihr sollet darum nicht nachlassen in eurem Streben, auch wenn euch von allen Seiten Hindernisse entgegentreten oder ihr scheinbar ohne jeglichen Erfolg tätig seid. Ihr könnet diesen Erfolg nicht ersehen, doch er ist vorhanden und einst werdet ihr beglückt den Segen eurer Arbeit erschauen, wenn ihr empfangen werdet im geistigen Reich von den Scharen der von euch erlösten Seelen. Und je eifriger ihr die Weinbergsarbeit verrichtet, je liebevoller ihr euch der Seelen annehmet, die noch in der Finsternis weilen, je inniger euer Wunsch ist, diesen Seelen zu helfen, desto gesegneter ist eure Erlösungsarbeit. Und auch ihr selbst stehet in der Gnade und im Segen, weil jede geistige Tätigkeit euch meine Liebe einträgt und euch auch jede Hilfe sichert. Stets mehr werdet ihr zwar Abweisung erfahren von Seiten der Menschen, denn in der Zeit vor dem Ende nimmt der geistige Tiefstand zu und es kennzeichnet dies allein schon die Nähe des Endes und die Wahrheit meiner Worte. Ihr werdet verhöhnt und gelästert werden ob eurer geistigen Tätigkeit. Man wird euch zu hindern suchen, mein Wort zu verbreiten. Ihr werdet verfolgt werden und durch vielerlei irdische Drangsal versucht werden, abzufallen und wieder mich zu zeugen. Lasset euch davon nicht beirren. Denket daran, dass ich es euch vorausgesagt habe und wisset, dass dann das Ende kommt, dass ihr nahe davor steht. Dass ich selbst komme, um euch aus großer Not zu befreien, wie ich es verheißen habe. Ihr werdet an dem Erfolg eurer Weinbergsarbeit auf Erden erkennen, welche Stunde es geschlagen hat. Dennoch habet ihr einzelne Erfolge zu verzeichnen. Dann aber wird kaum einer euch anhören im guten Willen, der eurer kleinen Schar noch nicht angehört. Und ihr werdet fest zusammenhalten müssen und euch gegenseitig stärken im Glauben. Immer aber wird euch mein Wort ertönen, auf dass ihr die Bindung mit mir nicht verlieret, wenn die Welt euch bedrängt und das geistige Licht nur noch ganz schwach leuchten wird in dieser Welt. Wo aber mein Wort ertönet, da strahlet es hell in die Unendlichkeit und locket herbei, die nach Licht verlangen, und diesen könnet ihr nun geben, was die Mitmenschen verschmähen. Und jede Seele, die durch euch Erlösung findet, wird es euch danken ewiglich. Amen.